Verzücken. Es ist die totenschwangere Nacht, die uns verzückt zu Sündern macht. Gebote, die wir übergehen, kann im Dunkeln niemand sehen. Die Nacht ist wunderschön, wunderschön. Ich will nicht schlafen. Das Tageslicht ist kein Verlust, die Nacht hält viele.